werde mit dir nach Koblenz fahren. Zum Ball der Duchesse de Polignac. Hier? Du wirst sehen, was Glanz ist. Du wirst sehen, was Licht ist. Du wirst eine Ahnung bekommen von dem, was ihr zerstört. Damit du weißt, was du tust. Damit du weißt, was du anrichtest. Würden der junge Herr Baron den Arm ausstrecken? So ist es recht. Danke. Und nun den Arm sinken lassen. Wenn ich dich im Dorf gesehen hätte, ich hätte dich von den Bauernlümmeln nicht unterscheiden können. Danke. Erlauben, der Herr Baron? Und gewachsen bist du auch schon wieder. Mit 16 kann man doch nicht so groß sein. Ich möchte wissen, wo das herkommt. Entschuldigung, tragen Sie links oder rechts? Rechts. Rechts. Wie kommst du auf diese Jakobinerfrisur? Warum trägst du keinen Zopf? So, das wär's, Herr Baron. Gut, über die Stoffe haben wir gesprochen. Der Kutscher nimmt ihn wieder mit zurück. Empfehle mich, euer Hochwohlgeboren. Wie steht das mit dem Tanzen? Versuch es. Ja, gar nicht übel. Kompliment. Ja, rechts herum. Kompliment. Links herum. Bei dem Kompliment muss die rechte Hand locker sein. Versuch es noch einmal. Ja, schon besser. Gar nicht übel. Also in dieser Hinsicht wäre zumindest von einem Talent zu sprechen. Was ist das für ein Lärm? Das ist Musik, Vater. Das ist doch bestimmt... Wie heißt der alte Esel? Das ist kein Esel. Er heißt Justus. Ich werde euch bekämpfen mit allem, was in mir ist. Ihr macht die Welt zu einem Kramladen, zu einem Bordell, zu einem Haufen Dreck, in dem ihr nach Geld wühlt wie die Schweine nach Eicheln. Ihr seid von furchtbarer Lächerlichkeit. Ich habe mit dir den Sturm auf die Bastille gefeiert. Den Sieg von Jemappe. Die Hinrichtung Louis Capets. Die Schlacht von Valmy. Ich habe mit dir die Vernichtung der Gironde betrauert. Und die Hinrichtung Dantons. Und wir haben gefeiert, als Robespierre stürzte. Den Fenstersimsen im großen Saal, zwischen den Buchsbaumhecken, auf den Lehnen der Sessel im Salon, auf dem Geländer der Terrasse. Die Hühner sind praktisch überall. Es ist kein Schritt möglich, ohne sie aufzuscheuchen. Es ist keine Naturbetrachtung denkbar, ohne dass nicht plötzlich ein Hühnerkopf im Bild wäre. Rühreier, Spiegeleier, Soleier. Gekochte Eier, buschierte Eier, verlorene Eier, Eiersalat, Eierkuchen, Eierstich, Eierschaum, Eierauflauf, Hühner! Du verdankst ihm nichts weniger als dein Leben. Von deinem Vater war noch nie etwas zu erwarten, seit ich denken kann, ist er pleite. Aber seine Garderobe füllt die Schränke mehrerer Ankleidezimmer. Sie hat nicht eins, sie hat mehrere Vermögen gekostet. Von den Spiegeln nicht zu reden. Aber das Regenwasser ist inzwischen unten im Salon angekommen. Ja, Gundel. Ausführlich ist mir dargetan worden, die Parasitenhaftigkeit jenes Menschen da oben. meines Erzeugers. Unwiderlegbar bewiesen wurde mir seine Überflüssigkeit. Ja, Schädlichkeit. Wie viele Hühner mag es wohl auf der Welt geben? 100 Millionen? 1000? Aber bestimmt gibt es keinen Ort auf der Welt, der dichter mit Hühnern bevölkert ist als dieser. Es ist so, dass man ständig in Hühnerscheiße tritt. Wohin man tritt in Hühnerscheiße. Es ist ja alles voll von Hühnerscheiße. Man tritt nicht nur hinein, man greift auch hinein. Praktisch ist alles hier mit Hühnerscheiße bedeckt. Praktisch scheißen uns die Hühner zu. Und was ist mit dem Plutarch? Der wartet. So, er wartet. Es gibt ja eine Henne, die es auf mich abgesehen zu haben scheint. Entweder sie läuft hinter mir her oder sie läuft mir voraus. Setze ich mich aber, so ist sie immer schon da. Schüttelt ihr Gefieder zurecht, fährt mit 3-4 Bewegungen ihren Hals aus, legt den Kopf schräg und zielt nach mir. Mit diesem winzigen, gläsernen, porzellanblauen Auge. Unglaublich! Gundel, komm. Wir gehen. Mach die Koffer auf. Ja, zieh dieses Jabot an. Komm vor den Spiegel. Sieh dich an. Ich möchte nach Koblenz. Ganz in Weiß. Er hat mir ein neues Gesicht gegeben. Er hat mich geschminkt. Ein herrisches, altes Gesicht mit dem Mund einer Frau. Er hat mir neue Bewegungen gegeben. Neue Gefühle, neue Gedanken. Böse, verabscheuungswürdige Gedanken, von denen Justus nie etwas erfahren darf. Die linke Hand höher. Kompliment. Den rechten Fuß weiter zurück. Verbeugung tiefer. Etwas schwungvoller. Schluss für heute. Übermorgen fahren wir. Schlaf dich aus. Morgen beginnen wir mit den Vorbereitungen. Deine Augen werden den Glanz nicht ertragen. An diese Nacht wirst du dich erinnern, solange du lebst. Thank you.